have my team here with me. Ich habe mein Team nicht hier bei mir. It's just me in my office. Es ist nur ich in meinem Büro alleine. My wife is doing the homework downstairs with our son Clayton. Und meine Frau macht unten mit unserem Sohn Clayton Hausaufgaben. And Daniel, who is here, he's coming back soon. Und Daniel, der nicht hier ist, er kommt bald zurück. And then we're going to be together and that's going to be easier for me. Und dann sind wir wieder zusammen und es wird für mich leichter. Okay, let's go. Okay, legen wir los. Holy Spirit. Heiliger Geist. How we need you. Wir brauchen dich so sehr. Jesus said. Jesus sagte. I have many things to tell you. Ich habe viele Dinge, die ich euch sagen muss. But you cannot bear them. Aber ihr könnt sie nicht ertragen. But when he, the Holy Spirit, comes, doch wenn er, der Heilige Geist, kommt, he will teach you all things. Wird er euch alle Dinge lehren. The Holy Spirit, be our teacher. Also, Heiliger Geist, sei unser Lehrer. We need you to teach us. Wir brauchen deine Lehre. Without you, my words are worthless. Ohne dich sind meine Worte wertlos. Without you, nobody can understand the new covenant. Ohne dich kann niemand den neuen Bund verstehen. Holy Spirit, I am desperate for you to teach us. Heiliger Geist, es ist dringend notwendig, dass du uns lehrst. I surrender to you. Ich ordne mich dir unter. And I give you complete freedom. Und ich gebe dir vollkommene Freiheit. Thank you. Danke. Amen. Amen. All right, wow, people are coming in crazy. Okay, die Leute kommen wie verrückt rein. Okay. Many things I'm going to say these next 5 sessions are going to shock you. Viele Sachen, die ich euch in diesen nächsten 5 Serien sagen werde, werden euch schockieren. Many things are going to upset you. Viele Dinge werden euch verärgern. This is not my goal. Aber das ist nicht meine Absicht. But it's going to happen. Aber es wird passieren. I can already guarantee you it's going to happen. Ich kann schon jetzt garantieren, dass das passieren wird. Because whenever we learn something about the new covenant and we haven't understood that before. Denn immer wenn wir was über den neuen Bund lernen, das wir zuvor noch nicht verstanden haben, it messes with our minds. Dann bringt das unser Denken durcheinander. So when I shock you, don't get mad at me, please. Also wenn ich euch schockiere, werdet dann bitte nicht sauer auf mich. I mean, you can, it doesn't bother me. Obwohl, ihr könnt das natürlich tun, aber das macht mir nichts aus. But it's not gonna help you. Aber es wird dir nicht helfen. I promise you one thing. Ich verspreche dir eine Sache. I'm not going to say anything with the purpose to shock you. Ich werde nichts sagen mit der Absicht, dich zu schockieren. That's not my motive. Das ist nicht meine Motivation. And, you know, I'm gonna give you many golden keys. Weißt du, ich werde dir viele goldene Schlüssel geben. You have to grab them quickly. Und du musst sie schnell ergreifen. So pay really close attention. Also sei wirklich, wirklich aufmerksam. Because some things I'm just gonna like throw them out, then you've got to grab them. Denn einige Dinge werde ich einfach rausschmeißen, rauswerfen und du musst sie ergreifen. Your reaction is always a mirror of your own heart. Deine Reaktion ist immer ein Spiegel von deinem eigenen Herzen. So when I say something and you go like, how can he? Und wenn ich also etwas sage, was in dir auslöst, so wie kann er das nur sagen? Remember, that's a mirror of your own heart. Dann erinnere dich daran, dass es ein Spiegel deines eigenen Herzens ist. God will often offend your mind to reveal your heart. Gott wird sehr oft deinen Verstand beleidigen, um dein Herz zu offenbaren. He loves to do that. Das macht er wirklich gerne. Because life is all about our hearts. Denn im Leben geht es nur um unser Herz. So he will do that. Und darum macht er das. Listen, I'm not judging anybody, I promise you. Hör zu, ich verurteile niemanden, das verspreche ich euch. Because I used to pray wrong. Denn ich habe früher auch falsch gebetet. Because the church has taught us to pray wrong. Weil uns die Gemeinde beigebracht hat, falsch zu beten. Religion has taught us to pray wrong. Die Religion hat uns falsches Beten beigebracht. So I'm not judging anybody. Und darum verurteile ich niemanden. But I've traveled to more than 70 countries of this world. Aber ich bin in mehr als 70 Länder dieser Welt gereist. And I know tens of thousands of Christians. Und ich kenne Zehntausende oder sogar Hunderttausende Christen. I think probably 95% of every Christian that I know prays wrong. Ich denke, dass wahrscheinlich 95% der Christen, die ich kenne, falsch beten. Ich weiß, dass sich das verurteilend anhört, aber das will ich nicht tun. Ich will nicht verurteilen. Und ich sage dir, warum. Because that's how we've learned it. Weil wir es so gelernt haben. For instance, zum Beispiel. I'm going to talk about praying regarding the coronavirus, but not today. Ich werde darüber sprechen, wie man im Hinblick auf das Coronavirus beten kann, aber nicht heute. They asked to take the commentaries off. Let me see if I can do that. How do I do that? Es wird gebeten, die Kommentare auszuschalten. Mal schauen, ob ich das machen kann. I think I did it. Okay, I turned them off. Ich glaube, ich hab's. Okay. Yeah, I think I did. No. Nein? Let me try again. Lass es mich nochmal versuchen. Turn on request, turn off commentary. Now I turn them off. Okay, yay! Jetzt sind sie ausgeschaltet, ja. Okay. So, you know, like, I will talk about the coronavirus, how to pray against it, but not today. Also, ich werde über den Coronavirus sprechen, wie man dafür beten kann, aber nicht heute. But let me tell you something. Und ich will dir etwas sagen. I did not fast yesterday because the president asked us to fast. Ich habe gestern nicht gefastet, weil der Präsident uns gebeten hat zu fasten. I didn't fast yesterday. Ich habe gestern nicht gefastet. Because fasting is not going to do anything against the coronavirus. Denn Fasten wird nichts gegen den Coronavirus ausrichten. 2 Chronicles 7 verse 14 does not apply. 2. Chronik 7 Vers 14 ist hier nicht anwendbar. Wenn mein Volk, das meinen Namen trägt, dann Reue zeigt und wenn die Menschen zu mir beten und so weiter und so fort, das ist nicht für uns gedacht. That's not for you. Das ist nicht für dich. I will teach you that later on this week. Ich werde das später in dieser Woche erklären. Tonight we have to lay a foundation. Heute Abend müssen wir ein Fundament legen. Here is my goal. Das ist mein Ziel. My goal is that after 5 lives. Mein Ziel ist, dass du nach 5 lives. You have a prayer life that's fun. Dass du ein Gebetsleben hast, das Spaß macht. After 5 lives, I want you to have a life of prayer with Jesus that you can't wait to do every day. Nach 5 lives sollst du ein Leben im Gebet mit Jesus haben, sodass du jeden Tag das liebst und es kaum erwarten kannst, anzufangen. Not frustration or Christian duty. Keine Frustration oder christliche Pflicht. But when you can't wait to get up to pray. Aber stattdessen, dass du es kaum erwarten kannst, aufzustehen und zu beten. That's what it's supposed to be like in the new covenant. So soll es im neuen Bund eigentlich sein. Listen, the lives only make sense in the context of all 5. Hör zu, die Lives machen nur Sinn, wenn du den Kontext von allen 5 anhörst. Also wenn du nur eines anhörst, dann wird es keinen Sinn machen. Das kann ich dir schon jetzt versprechen. Hang on a minute. Warte einen Moment. I'm here in my office. Ich bin hier in meinem Büro. And Daniel's desk is right next to me, where he usually sits and works. Und Daniels Schreibtisch ist gleich neben mir, wo er normalerweise sitzt und arbeitet. Look, Daniel. Schau, was ich hier habe. Das ist Balinhas. Minha Balinha, olha. As suas Balinhas. São nossas, okay, okay. Die besten Süßigkeiten der Welt. Took them from his desk. Ich habe sie aus den Staaten mitgebracht. So anyhow, you have to listen to all of those 5 lives and keep these things in the context. Also noch einmal, du musst dir alle 5 lives anhören und die Dinge im Kontext sehen. Mm. So good, Daniel. Oh, es ist so gut, Daniel. Come home. Eu vou voltar para essas balinhas. Tá bom. So, and I'm sure you will have many questions. Und ich bin mir sicher, ihr werdet viele Fragen haben. But be patient. Aber seid geduldig. Throughout the 5 lives, I'm sure most of them will be answered. Ich bin mir sicher, dass die meisten von den Fragen im Laufe der 5 lives beantwortet werden. If you still have questions after Friday, wenn du nach Freitag immer noch Fragen hast, if you have really diligently listened to all 5 lives, und wenn du alle 5 lives sorgfältig angehört hast and applied them, und sie angewendet hast, and you have still questions, wenn du dann immer noch Fragen hast, you can send them to us and we will do more lives. Dann kannst du sie uns schicken und wir werden weitere Lives machen. Because next week Daniel will be here. It'll be much easier. Denn nächste Woche wird Daniel wieder hier sein und dann ist es viel leichter. So whenever you get a golden key, grab them quickly. Also immer wenn du einen goldenen Schlüssel bekommst, schnapp ihn dir ganz schnell. Let me really promise you something. Ich möchte dir etwas versprechen. Some things I'm going to teach are going to be very hard to apply. Manche Dinge werden sehr schwer anzuwenden zu sein. Very hard. Richtig schwer. And I understand that. Und ich verstehe das. Because if you have done something wrong your whole life, it's very hard to change. Denn wenn du etwas dein ganzes Leben lang falsch gemacht hast, ist es sehr schwer, es zu verändern. Es war sehr schwer für mich zu lernen, entsprechend des neuen Bundes zu beten. Because I've been raised in religion too. Denn ich wurde auch in Religion aufgezogen. Listen, the question is not if we Christians should pray. Hör zu, es geht nicht darum, ob wir Christen beten sollen. We know that we have to pray. Wir wissen, dass wir beten sollen. So that's never the question. Das steht nie in Frage. The question is, how do we pray? Die Frage ist, wie sollen wir beten? You know, some people actually say that, oh, Reinhard is against Christians praying. Weißt du, es gibt Leute, die sagen, oh, Reinhard ist dagegen, dass Christen beten. No, I'm against if we pray wrong. Nein, ich bin nur dagegen, dass wir falsch beten. Let me tell you something. Ich möchte dir etwas sagen. And everything I say, my motive is to help you. Und bei allem, was ich sage, ist meine Motivation, dir zu helfen. Never anything else. Nie irgendetwas anderes. But I remember when I came to Brazil 6 years ago. Aber ich erinnere mich, als ich vor 6 Jahren nach Brasilien kam. And I went to the very first meeting in Goiânia. Und ich ging zu meinem allerersten Meeting in Goiânia. About over 4,000 people. Mit ungefähr 4,000 Menschen. And the pastor said to the church, okay, let's all spend the time to pray together. Und der Pastor sagte zu den Leuten, okay, nun wollen wir eine Gebetszeit zusammen haben. And everybody began to shout and to scream and to pray. Und jeder fing an zu schreien und zu rufen und zu beten. I walked home from that meeting and I was really sad. Da ging ich von diesem Meeting nach Hause und ich war wirklich traurig. I said to my wife, ich sagte zu meiner Frau, I said, sweetheart, one of the jobs here has to be to teach Brazilians how to pray. Liebling, eine der Aufgaben hier muss sein, den Brasilianern beizubringen, wie sie beten. Because, you know, most Brazilians I know, they pray. Denn die meisten Brasilianer, die ich kenne, oh, sie beten. But they pray wrong. Aber sie beten falsch. There are some things that hurt my heart when I hear them. Es gibt ein paar Dinge, die mir im Herzen wehtun, wenn ich sie höre. They're like, ugh. Sie machen wirklich, dass ich verkrampfe. You know, when I hear the pastor say, pray more intensely. Zum Beispiel, wenn ich höre, wie der Pastor sagt, betet intensiver. When I hear the pastor say, I want to hear your voice. Wenn ich höre, wie der Pastor sagt, ich möchte eure Stimme hören. Why does the pastor have to hear my voice when I pray? I'm not praying to him. Und ich denke, warum muss der Pastor meine Stimme hören, wenn ich bete? Ich bete nicht zu ihm. It's like, I'm not talking to you. Why do you want to hear my voice? So, ich spreche nicht mit dir. Warum willst du also meine Stimme hören? But you know what the crazy thing is? Weißt du, was das total Verrückte ist? The pastor says, pray more intensely. And everybody obeys him. Der Pastor sagt, betet intensiver und alle gehorchen ihm. Das ist irre. Why do you obey your pastor when he tells you to pray more intensely? Warum gehorchst du deinem Pastor, wenn er sagt, dass du intensiver beten sollst? Jesus said, don't use many words. Jesus sagt, verwendet nicht viele Worte. So many of you obey your pastor more than Jesus. Das heißt, viele von euch gehorchen dem Pastor mehr als Jesus. You think your pastor knows how to pray better than Jesus? No, I think you have a problem, my friend. Wenn du denkst, dass dein Pastor besser weiß, wie man betet als Jesus, dann hast du meiner Meinung nach ein Problem, mein Freund. The currency of heaven is not intensity, it's faith. Die Währung des Himmels ist nicht Intensität, sondern Glaube. Faith in the finished work of the cross. Glaube an das vollbrachte Werk am Kreuz. I talked to my friend Victor Azevedo, I think it was yesterday. Ich sprach mit meinem Freund Victor, ich glaube es war gestern. I love Victor so much. Ich liebe Victor so sehr. Thank God for that man. Gott sei Dank für diesen Mann. And I sent him this video that I received. Und ich schickte ihm dieses Video, das ich bekommen hatte. About, you know, The president called Brazil to fast and pray. Darüber, dass der Präsident Brasilien aufgerufen hat, zu fasten und zu beten. And there were all the pastors on there from all the denominations of Brazil. Und es waren all die Pastoren dabei aus all den Denominationen von Brasilien. And they all said, yeah, we're going to pray. And even people humble themselves, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah. Und sie sagten alle, ja, wir werden beten und unser Volk wird sich demütigen und so weiter und so fort, bla bla bla bla. Und wenn ich ganz ehrlich sein soll, ich hasste dieses Video. Es ist wirklich schrecklich, dachte ich. I really think it was very awful. Ich denke wirklich, es war grauslich. I mean, it was all evangelically Christian, but it was nothing but religion old covenant. Denkt dir nur, da waren all diese evangelikalen Christen, aber es war nichts anderes als Religion und der alte Bund. And I sent it to Victor. I said, Victor, it is so sad. Und ich schickte es zu Victor und sagte ihm, Victor, es ist so traurig. And I hope he doesn't mind me to tell you what he said. Und ich hoffe, es macht ihm nichts aus, wenn ich euch sage, was er geantwortet hat. But he's too busy to watch my lives anyhow. Aber er ist sowieso zu beschäftigt, um sich meine Lives anzuschauen. And he sent me a message back. Er schickte mir eine Nachricht zurück. And he said, yeah, the only thing that's missing in this video is Jesus. Er sagte, ja, das Einzige, was in diesem Video fehlt, ist Jesus. You know, this is the crazy thing. Weißt du, das ist das Verrückte daran. Jesus, the center of Christianity, you've taken him out of prayer. Jesus, das Zentrum des Christentums, wurde von uns aus dem Gebet herausgenommen. How can we base prayer on the old covenant and not on the new covenant? How does that make sense? Wie kommt es, dass unser Gebet auf dem alten Bund basiert und nicht auf dem neuen Bund? Wie kann das sein? Listen, please, carefully. Here's a golden key. Hört bitte genau zu. Hier ist ein goldener Schlüssel. If you remove the finished work of the cross from your prayer life, you have a serious problem. Wenn du das vollbrachte Werk am Kreuz aus deinem Gebetsleben entfernst, dann hast du ein echtes Problem. The equation does not work anymore if you remove Jesus Christ. Die Gleichung geht nicht mehr auf, wenn du Jesus Christus entfernst. We remove the comments, but my son has just sent me a WhatsApp. He's watching from Seattle. Andre, I love you so much. Wir haben die Kommentare ausgeschaltet, aber mein Sohn hat mir gerade eine WhatsApp geschickt. Er schaut aus Seattle zu. Andrew, ich liebe dich so sehr. He's thanking me for this teaching. Er dankt mir für diese Lehre. Many people will thank me after that. Viele Leute werden mir später dafür danken. And others will probably start to attack me. That's wonderful. Und andere werden wahrscheinlich anfangen, mich anzugreifen, und das ist wunderbar. It's really good to be persecuted. Es ist wirklich klasse, verfolgt zu werden. So anyhow, you can't take the finished work of the cross out of your prayer life. Also nochmal, du kannst das vollbrachte Werk am Kreuz nicht aus deinem Gebetsleben entfernen. Then the equation doesn't work out anymore. You get a wrong result. Dann stimmt die Gleichung nicht mehr und du bekommst ein falsches Ergebnis. Prayer. Listen to this. That's another golden key. It's good. Here. Okay. Hör zu, hier ist noch ein goldener Schlüssel. Prayer is not convincing God to do anything. Gebet bedeutet nicht, Gott von irgendetwas zu überzeugen. Did you hear me? Hörst du mich? Prayer is not convincing God of anything. Gebet bedeutet nicht, Gott von irgendwas zu überzeugen. God does not need to be convinced, you need to be convinced. Gott muss nicht überzeugt werden, du musst überzeugt werden. Let's pray against this coronavirus. Lass uns gegen das Coronavirus beten. Let's convince God to save Brazil. Überzeugen wir Gott davon, Brasilien zu retten. Shall I say it? Soll ich es wirklich sagen? Do it. I will say it because Daniel told me to say it. Ich sage es, weil Daniel gesagt hat, ich soll es sagen. I believe that this mindset is diabolical. Ich glaube, dass diese Denkweise teuflisch ist. You know why? Weißt du warum? Because it makes God an evil God, a bad God. Weil es Gott zu einem bösen, schlechten Gott macht. It makes God a bad God that needs to be convinced by us to do good things. Es macht Gott zu einem schlechten Gott, der von uns überzeugt werden muss, gute Dinge zu tun. This hurts my heart because God is good. He's not bad. Das tut mir so weh im Herzen, denn Gott ist gut. Er ist nicht schlecht. God is not the bad God who needs to be convinced to do good things to Brazil. Gott ist nicht dieser schlechte Gott, der überzeugt werden muss, gute Dinge für Brasilien zu tun. God is not a bad God who needs to be convinced to stop killing people because he's not killing the people. Gott ist kein schlechter Gott, der überzeugt werden muss, dass er aufhören soll, die Leute umzubringen, denn er bringt keine Leute um. This mindset, I really believe, is diabolically and dangerous. Diese Denkweise, und das glaube ich wirklich, ist diabolisch und gefährlich. Why? Warum? Because it distorts the image of God, which is exactly what the devil wants to do. Weil es das Bild von Gott verzerrt, und das ist genau das, was der Teufel tun will. And that is always diabolical. Und das ist immer diabolisch. God is good, he's nothing but good and he's perfect. Gott ist gut und er ist nichts als gut und er ist perfekt. It's not God using a virus or earthquakes or any of this other stuff to kill people. Es ist nicht Gott, der ein Virus oder ein Erdbeben oder irgendetwas anderes benutzt, um Menschen zu töten. Und nun müssen wir alle viel Kraft aufwenden, um diesen bösen Gott zu überzeugen, gute Dinge zu tun. Listen, God is not angry at the world. Hör zu, Gott ist nicht zornig auf diese Welt. Maybe you are angry at the world, but God is not. Vielleicht bist du zornig auf die Welt, aber Gott ist es nicht. God's anger was placed on Jesus Christ. Gottes Zorn wurde auf Jesus Christus gelegt. He put it on his own son, so God is not mad. Er legte ihn auf seinen eigenen Sohn. Gott ist also nicht böse. Here's what the Bible teaches us. Das lehrt uns die Bibel. That through Jesus Christ, God wants to reconcile the world to himself. Durch Jesus Christus will Gott die Welt mit sich selbst versöhnen. Why would God, if he's mad, want to reconcile people? Warum sollte Gott, wenn er böse ist, Menschen versöhnen wollen? He placed all of the anger on Jesus so that now the world can be reconciled. Er legte allen Zorn auf Jesus, damit die Welt versöhnt werden konnte. So we have to reject this diabolical idea. Deshalb müssen wir diese diabolische Vorstellung abweisen. That prayer is convincing God. Dass wir Gott beim Gebet überzeugen müssen. It's not convincing God of anything. He's already convinced. Es überzeugt ihn von überhaupt nichts. Er ist bereits überzeugt. The Bible says in Timothy that God wants all men to be saved. Die Bibel sagt in Timotheus, dass Gott möchte, dass alle Menschen gerettet werden. Listen to this wrong, twisted mindset. Hört mal, was dieses falsche, verdrehte Denken sagt. We think through prayer we have to convince God to bring revival. Wir denken, dass wir Gott durch Gebet überzeugen müssen, Erweckung zu bringen. God is trying to convince us Christians that revival is in his heart. Und Gott versucht, uns Christen zu überzeugen, dass Erweckung in seinem Herzen ist. You have to change this mindset that through prayer we try to convince God of something. Du musst diese Denkweise ändern, dass wir Gott durch Gebet von etwas überzeugen können oder müssen. God is so angry, but if we convince him, he will save the people. Gott ist so zornig, aber wenn wir ihn überzeugen, wird er die Menschen retten. God has given us the message of reconciliation. Gott hat uns die Botschaft der Versöhnung gegeben. God has given us the message of the new covenant. Gott hat uns die Botschaft vom neuen Bund gegeben. Well, why do we pray then? Warum beten wir dann? That's a good question. We will answer that towards the end of this week. Das ist eine gute Frage und wir werden sie gegen Ende der Woche beantworten. So, prayer is super important. Also Gebet ist super wichtig. But it is not trying to convince an angry God to do good things. Aber es geht nicht darum, einen wütenden Gott davon zu überzeugen, gute Dinge zu tun. Because he ain't mad. Denn er ist nicht wütend, er ist nicht sauer. I don't remember if Paul says to Timothy or to the Thessalonians. Paulus sagte zu Timotheus oder zu den Thessalonichern. But there is such a beautiful scripture. Da gibt's so eine wunderschöne Schriftstelle. He talks about the glorious gospel of the blessed God. Paulus spricht über das herrliche Evangelium des seligen Gottes. Listen, the gospel is glorious. Hört zu, das Evangelium ist herrlich. And blessed in the original Greek means happy. Und selig bedeutet im griechischen Urtext glücklich. we have the glorious super good news of a happy God. Wir haben die herrliche, super gute Nachricht von einem glücklichen Gott. But many people have the idea that it's bad news of a mad God. Aber viele Leute haben die Vorstellung, es geht um schlechte Nachricht von einem wütenden Gott. So there is the bad news. Also hier sind die schlechten Nachrichten. The coronavirus. Das Coronavirus. Now let's convince this mad God to fix the problem. Lass uns diesen wütenden Gott überzeugen, das Problem zu lösen. Nope, nope, nope, nope. Nein, nein, nein, nein, nein. I have the most glorious news. Ich habe die allerherrlichsten Nachrichten. The news of the new covenant. Die Neuigkeiten des neuen Bundes. Of a God who is super happy. Von einem Gott, der super glücklich ist. Because he put all the wrath and the anger upon Jesus Christ. Denn er hat all den Zorn und Ärger auf Jesus Christus gelegt. Now he can reconcile the world to himself. Nun können wir die Welt mit ihm selbst versöhnen. Listen again. Hört noch mal gut zu. The currency of heaven is not intensity in prayer, it's faith. Die Währung des Himmels ist nicht Intensität des Gebets, es ist Glaube. I said something and I have to repeat this here. Ich habe es gesagt und ich werde es hier noch einmal wiederholen. Most Christians sin more while they pray than in any other occasion. Die meisten Christen sündigen mehr, während sie beten, als zu irgendeiner anderen Zeit. And this is so shocking. Das ist schockierend. Why? Warum? Romans 4:14 verse 23 says this. Römer 14 Vers 23 sagt dies. Everything that is not of faith. Alles aber, was nicht aus Glauben ist, is sin. Ist Sünde. So if you pray and it's not of faith, you've sinned. Wenn du also betest und es geschieht nicht aus Glauben, dann sündigst du. So what's faith? Was ist also Glaube? Faith is the substance of things that you hope for. Glaube ist die Grundlage von Dingen, auf die du hoffst. It's the evidence of the things that you don't see. Es ist der Beweis von Dingen, die man nicht sieht. So you don't see the results of what you pray for. Du siehst zwar die Resultate von dem nicht, wofür du betest, but you're already 100% sure it's yours. Aber du bist schon 100% sicher, dass es dir bereits gehört. If you are not 100% convinced what you prayed for is yours, you have not prayed in faith. Wenn du nicht 100%ig überzeugt davon bist, dass es dir gehört, wofür du betest, dann hast du nicht in Glauben gebetet. Oh, we have to pray until we break through. Okay, wir müssen beten, bis wir durchbrechen. Break through where? Durchbrechen zu was? Breakthrough, we think, is a feeling. Wir denken, dass Durchbruch ein Gefühl ist. Listen, I do believe in prayer. Hör zu, ich glaube an Gebet. I've had experience in prayer that are so crazy I cannot tell you here. Ich habe Erlebnisse im Gebet gehabt, die so verrückt sind, dass ich sie hier nicht erzählen kann. I've been taken to other nations in the second heaven and been thrown into a spiritual battle. Ich wurde in andere Nationen versetzt und in den zweiten Himmel und wurde in einen geistlichen Kampf geworfen. Where the history of a nation has changed. Wo sich die Geschichte einer Nation veränderte. I believe in prayer. Ich glaube an Gebet. Not the way that religious people have taught us, no. Aber nicht auf die Art und Weise, wie religiöse Menschen das tun. Look at something very interesting. Schau dir etwas sehr Interessantes an. Matthew chapter 6, verse 7 and 8. Matthäus Kapitel 6, Vers 7 und 8. Here's what Jesus said. Jesus sagte dieses. He said, and when you do pray, do not use vain repetitions as the heathens do. Wenn ihr aber betet, sollt ihr nicht nutzlose Wiederholungen verwenden wie die Heiden. You know, sometimes I wonder how Jesus is so sweet and so patient. Manchmal frage ich mich, wie Jesus so lieb und so geduldig sein kann. He says. Er sagt. Don't use vain repetitions. Verwendet nicht nutzlose Wiederholungen. And then we evangelicals, we judge and criticize the Catholics. Und dann kritisieren wir Evangelikalen die Katholiken. Because they sit on the airplane with a little rosary and they play their rosary. Porque ellos you know rosary is? Weil sie im Flugzeug mit ihrem Rosenkranz sitzen und ihren Rosenkranz beten. They walk in the park with a rosary and pray the same repetitive prayer. Sie laufen durch den Park und beten den Rosenkranz, ein sich wiederholendes Gebet. And we judge and criticize them. Und wir verurteilen und kritisieren sie. Listen to me. Aber hör zu. God answers the prayers of many religious people more than the prayers of the evangelicals. Gott beantwortet die Gebete von vielen religiösen Menschen mehr als die Gebete der Evangelikalen. Dos evangélicos. If you don't believe me, look at Acts chapter 10. Wenn du mir nicht glaubst, dann schau dir Apostelgeschichte 10 an. Cornelius was not even saved. Cornelius war noch nicht einmal gerettet. But God said that his prayer and the money he gave came before God. Aber Gott sagte, dass sein Gebet und das Geld, das er gab, vor Gott gekommen war. And he even sent him an angel. Und er sandte ihm sogar einen Engel. And the gospel came to Europe through that. Und das Evangelium kam dadurch nach Europa. Because his heart was connected. Weil sein Herz mit Gott verbunden war. I think we evangelicals have to repent from a lot of our judgmentals. Ich denke, wir Evangelikalen müssen Buße tun für viele unserer Vorurteile. We judge the Catholics for praying the rosary. Wir verurteilen die Katholiken dafür, den Rosenkranz zu beten. And Jesus said, und Jesus sagte, we believe in Jesus and we believe in the Bible. Wir glauben an Jesus und wir glauben an die Bibel. Jesus said, do not be like the heathens. Jesus sagte, seid nicht wie die Heiden. Who use many words when they pray and make repetitions. Die viele Worte verwenden, wenn sie beten und Wiederholungen machen. For they think they are heard because of the many words. Denn sie denken, dass sie erhört werden wegen ihrer vielen Worte. Look what Jesus said. He said, do not be like them. Schau, was Jesus sagt. Er sagt, seid nicht wie sie. For your Father in heaven knows the things that you need before you ask him. Denn euer Vater im Himmel weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. I can take you to almost any single evangelical church, any place in the world who ignore, and they all ignore that. Ich kann euch fast in jede einzelne evangelikale Gemeinde mitnehmen, an jedem Ort auf der Welt, und sie ignorieren es alles. Most of them ignore this. Die meisten von ihnen ignorieren es. What do they do? Was machen sie? They believe if we keep saying the same thing over and over again until we break through, then God will hear us. Sie glauben, dass wenn sie dasselbe immer wieder und immer wieder sagen, bis wir durchbrechen, dann wird Gott hören. And then they will use Matthew 7, which doesn't even make sense in the new covenant. Und dann verwenden sie dafür Matthäus 7, was im neuen Bund überhaupt keinen Sinn macht. Ask, seek and knock. Bittet, suchet und klopfet an. Progression. Bleibt dran. More intensely. Intensiver. Keep asking, keep asking, keep asking. Bittet weiter, bittet weiter, bittet weiter. Jesus said, don't do that. Jesus sagte, he said, you're not going to be heard because of your many words. Er sagte, macht das nicht. Ihr werdet nicht wegen eurer vielen Worte erhört werden. Listen. Hört zu. Decades ago. Vor vielen Jahrzehnten I was going through a really difficult crisis. Ging ich durch eine wirklich schwere Krise. And I was praying intensely. Und ich betete intensiv. Trying to convince God to fix my problem. Und versuchte Gott davon zu überzeugen, mein Problem zu lösen. Trying to use my intensity until I broke through. Ich setzte meine ganze Kraft ein, um zu versuchen, durchzubrechen. And the Lord said to me, und der Herr sagte zu mir, what on earth do you think you are doing? Was um alles in der Welt denkst du, dass du da machst? The Lord said to me, I never answer whiny or intense prayers. Der Herr sagte zu mir, ich beantworte nie weinerliches oder intensives Gebet. The Lord says to me, heaven responds to faith. Der Herr sagte zu mir, der Himmel antwortet auf Glauben. That changed everything in my prayer life. Das hat alles in meinem Gebetsleben verändert. Do you know what the context is of Matthew chapter 6? Weißt du, was der Kontext von Matthäus 6 ist? It's very interesting. The context is your problem, your worries. Es ist sehr interessant. Der Kontext ist deine Probleme, deine Sorgen. Jesus said, "Don't worry, your Father already knows what you need." Jesus sagte, mach dir keine Sorgen. Euer Vater im Himmel weiß, was ihr braucht. Don't you even think that the more words you use, that's why he's gonna hear you. That's not what's happening. Denk nicht mal daran, dass er dich besser erhört, weil du mehr Worte benutzt. Das wird nicht passieren. In other words, Jesus is saying this. Mit anderen Worten sagte Jesus dieses. Never pray problem focused. Bete nie problemorientiert. Don't do that. Mach das nicht. Because if you pray problem focused, you have to use many, many words and keep repeating the same prayers. Denn wenn du mit Blick auf deine Probleme betest, musst du viele, viele Worte verwenden und dieselben Gebete immer wiederholen. Jesus said, it's not happening. The prayers are not going to be answered like this. Jesus sagte, so läuft das nicht. Die Gebete werden so nicht beantwortet. Heaven is not problem focused. Heaven is solution focused. Der Himmel ist nicht problemorientiert, sondern lösungsorientiert. Here, I'm going to give you a golden key. Ich möchte dir hier einen goldenen Schlüssel geben. I believe. Ich glaube, that there is no power whatsoever in prayer. Dass keine Macht im Gebet an sich liegt. Did you get the key? Hast du den Schlüssel verstanden? Oh, I wish you would have the commentaries now. Ich wünschte, wir hätten die Kommentare noch an. Let me say that again. Ich sage es noch einmal. I believe that there is no power whatsoever in prayer. Ich glaube, dass es keinerlei Macht im Gebet gibt. Shocking, huh? Das ist schockierend, oder? Jesus actually taught us that in the same context of Matthew chapter 6. Jesus lehrte uns das sogar im selben Kontext von Matthäus 6. If you believe that the power is in the prayer, you have a serious problem. Wenn du glaubst, dass die Kraft im Gebet liegt, dann hast du ein ernstes Problem. And I'll tell you why. Und ich sage dir auch warum. The Muslims pray. Muslims beten. They pray for the destruction of us Christians. Sie beten für die Zerstörung von uns Christen. So I hope that their prayers have no power. Deshalb hoffe ich, dass diese Gebete keine Macht haben. Satanists pray. Satanisten beten. Buddhists pray. Buddhisten beten. Every religion prays. Jede Religion betet. So if prayer has no power, why do we pray? Wenn Gebet also keine Macht hat, warum beten wir dann überhaupt? Very simple. Das ist ganz einfach. The power is not in your prayer. Die Macht liegt nicht in unserem Gebet. The power is in the Father in heaven who knows what we need. Die Macht ist im Vater im Himmel, der weiß, was wir brauchen. Did you get that key? Hast du den Schlüssel? It's not your prayer that's powerful. It's your Father in heaven who chooses to work with me in prayer that's powerful. Es ist nicht dein Gebet, das vollmächtig ist, sondern der Vater im Himmel, der sich entschieden hat, mit mir im Gebet zusammenzuarbeiten. Das ist das Vollmächtige. Listen, Jesus made it very clear. Jesus machte das ganz klar. You see, when he was talking about prayer in Matthew chapter 6, als er über Gebet in Matthäus 6 sprach, he was actually talking about three things that every religion does. Sprach er in Wirklichkeit über drei Dinge, die jede Religion tut. Prayer, giving and fasting. Gebet, geben und fasten. In one way or another, every religion has these three things. Auf die eine oder andere Weise hat jede Religion diese drei Dinge. And Jesus comes and he is so radical. Und Jesus kommt daher und ist so radikal. He cuts right through religion and old covenant thinking. Er durchkreuzt alles religiöse und alttestamentliche Denken. And he says this. Und er sagt Folgendes. Don't you think because you do it with intensity or with many words, that's why anything is going to happen? Denk bloß nicht, weil ihr es mit Intensität oder mit vielen Worten tut, dass irgendetwas passieren wird. He said this. Er sagte. You go to your room. Du gehst in dein Zimmer. Shut the door. Schließe die Tür. And your Father who sees in the secret, he will reward you openly. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es öffentlich für dich tun. You see, Jesus changes the focus from our prayer to the beautiful Father in heaven. Siehst du, Jesus ändert den Fokus von unserem Gebet auf den herrlichen Vater im Himmel. So the power is not in your prayer, the power is in the Father who cares for you. And loves to work together with you. Die Macht ist also nicht in deinem Gebet, die Macht ist im Vater, der sich um dich sorgt und es liebt, mit dir zusammenzuarbeiten. You imagine what's going to happen if the Father in heaven chooses not to respond to our prayers. Stell dir vor, was passiert, wenn der Vater im Himmel entscheidet, nicht auf unsere Gebete zu antworten. Is there any power in your prayers? Gibt es irgendeine Macht, die in deinen Gebeten liegt? No. Nein. The Father chooses not to respond. You can pray until you're blue in your face. Nothing will change. Wenn der Vater nicht reagiert, dann kannst du beten, bis du grün und blau wirst. Es wird sich nichts verändern. So we think our prayers have power. Also wir denken, dass unsere Gebete Macht haben. But Jesus taught us something very different. Aber Jesus lehrte uns etwas ganz anderes. This is what he taught us. Und er lehrte uns dies. Quit worrying. Hör auf, dir Sorgen zu machen. Believe that your father knows everything you need. Glaube, dass dein Vater alles weiß, was du brauchst. Go to your room and connect with him. Geh in dein Zimmer und verbinde dich mit ihm. And everything's gonna be fine. Und alles wird super werden. Don't use a lot of words. Benutze nicht viele Worte. Don't put faith in your prayers. Lege keinen Glauben in deine Gebete. Put faith in your Father who is in heaven. Lege Glauben in deinen Vater, der im Himmel ist. My wife has a beautiful story that helps you understand this. Meine Frau hat eine wunderschöne Geschichte, die dir helfen wird, das zu verstehen. This year we've been married for 34 years. Dieses Jahr sind wir seit 34 Jahren verheiratet. And I think in our whole married life I only had a fever 4 times. Und ich denke, dass ich in unserer ganzen Ehezeit nur 4-mal Fieber hatte. I usually don't get a fever. Normalerweise bekomme ich gar kein Fieber. But we've been married for maybe, I don't know, 13, 14 years, 15 years maybe, I don't know. Wir waren vielleicht 13, 14, vielleicht 15 Jahre verheiratet. And we were traveling to Italy to spend a week with a friend. Und wir reisten nach Italien, um eine Woche mit einem Freund zu verbringen. Which was very close from where we lived, about 5 hours. Es war nicht weit von unserem Wohnort, vielleicht 5 Stunden. So I finished on Sunday preaching in the service, our car was reloaded and made the road. Also beendete ich am Sonntag die Predigt im Gottesdienst und wir luden das Auto voll und fuhren los. And after a couple of hours I couldn't drive anymore. Und nach ein paar Stunden konnte ich nicht mehr fahren. I was already feeling really bad when I went to the meeting. Ich hatte mich schon richtig schlecht gefühlt, als ich zu der Versammlung gegangen bin. I picked up some kind of a bug, some virus, something. Ich habe irgendeine Infektion oder irgendein Virus aufgegabelt. I was vomiting like crazy. Ich musste mich die ganze Zeit wie verrückt übergeben. And I had horrible diarrhea. Und ich hatte schrecklichen Durchfall. I had pain in my whole body. Ich hatte Schmerzen in meinem ganzen Körper. And I had a really, really high fever. Und ich hatte wirklich hohes Fieber. But I was still driving. I didn't want to bother my wife. I didn't even tell her I was so sick. Ich bin aber trotzdem gefahren, denn ich wollte meine Frau nicht beunruhigen. Ich hatte ihr noch nicht einmal gesagt, dass ich krank war. But I had to pull over. I had to say, sweetheart, I can't. Aber irgendwann musste ich anhalten und ihr sagen, Liebling, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr, sonst kipp ich um. So she continued to drive. Also fuhr sie weiter. Back. She continued to drive. Sie fuhr weiter. We got to Italy. Wir kamen nach Italien. And the lady that we stayed with is a very close friend of Debbie and me. Und die Dame, bei der wir übernachteten, ist eine sehr enge Freundin von Debbie und mir. So we got in the house, we took our suitcase out, we put the boys to bed. Also wir gingen ins Haus, packten die Koffer aus, brachten die Jungs ins Bett. And I said, I'm sorry, but I'm so unwell, I've got to go to bed. Und ich sagte, es tut mir leid, es geht mir so schlecht, ich muss ins Bett gehen. I went to bed. Ich ging ins Bett. And Debbie was downstairs talking to her friend. Und Debbie war unten und unterhielt sich mit ihrer Freundin. And you know, ladies and good friends, they talk and they don't even realize what time it is. Und naja, du weißt schon, Frauen, die gut befreundet sind, die unterhalten sich und merken gar nicht, wie spät es ist dabei. My whole body was shaking. I mean, literally shaking. Mein ganzer Körper zitterte. Ich zitterte buchstäblich. I had a fever that was so high, it was crazy. Ich hatte hohes Fieber, es war so verrückt. I had to go to the bathroom, so desperate. Und ich musste so dringend auf die Toilette. But I was so sick, I could literally not get my body out of the bed to go to the bathroom. Aber ich war so krank, dass ich meinen Körper wirklich nicht aus dem Bett bekam, um ins Badezimmer zu gehen. So I was in my bed saying, oh Lord, please send Debbie up here. Ich lag also im Bett und sagte, oh Herr, bitte schicke Debbie rauf. I didn't have the strength to call her and I didn't even have the strength to shout loud enough she could hear me. I was so unwell. Ich hatte nicht die Kraft, sie zu rufen und ich hatte nicht mal die Kraft, laut genug zu rufen, dass sie mich hören könnte. So schlecht ging's mir. Finally at 2 o'clock in the morning she came. Endlich, um 2 Uhr morgens kam sie. Ich hätte beinahe ins Bett gemacht. She got into the bed. Sie stieg ins Bett. And she felt that high heat from the fever. Und sie fühlte diese riesige Hitze von dem Fieber. aquele calor da febre que eu estava sentindo. Put her head on my chest. Sie legt ihre Hand auf meine Brust. And she said very softly. Und sagte ganz sanft. Lord, have mercy on him. Herr, hab Erbarmen mit ihm. I was instantly healed. Ich war sofort geheilt. The fever went and I was fine. Das Fieber verschwand und es ging mir gut. But listen. Aber hör zu. The next time when one of our children were sick. Das nächste Mal, als eines unserer Kinder krank wurde, Debbie said, sagte Debbie, I know the formula for prayer that brings miracles. Ich kenne die Formel für Gebet, durch die Wunder passieren. She put her hand on the son and said, Lord, have mercy on him. Sie legte ihre Hand auf unseren Sohn und sagte, Herr, hab Erbarmen mit ihm. Nothing changed. Nichts änderte sich. And she got so frustrated. Und sie wurde so frustriert. And I got so happy. Und ich wurde so glücklich. Not that my son was suffering. Nicht, weil mein Sohn litt. But listen, Jesus said to us, it's not a formula, it's a relationship. Sondern weil Jesus gesagt hat, es ist keine Formel, es geht um Beziehung. The secret is not how great a prayer warrior you are. Forget that religious garbage. Das Geheimnis ist nicht, was für ein großartiger Gebetskämpfer du bist. Vergiss diesen religiösen Müll. The power is not in prayer. The power is in the Father. Die Kraft ist nicht im Gebet. Die Kraft ist im Vater. It's in the Father. Es ist im Vater. The cross is enough. Das Kreuz ist genug. Es reicht aus. I have a challenge for you. Ich habe eine Herausforderung für dich. Here is my challenge. It's a little homework. Hier ist die Herausforderung. Es ist eine kleine Hausaufgabe. I did that homework. Ich habe diese Hausaufgabe gemacht. Oh Jesus, we will learn how to pray and change nations. Oh Jesus, wir werden lernen, wie man beten soll und Nationen verändern. We will learn how to pray and get answers. Wir werden lernen, wie wir beten und Antworten bekommen. So here's my challenge, my homework. Also, hier ist die Hausaufgabe für dich. Go through all of the New Testament, start in Acts. Gehe durch das ganze Neue Testament, beginne in der Apostelgeschichte. Or you can even start in the Gospels. Oder du kannst auch in den Evangelien anfangen. And take every single prayer that you can find. Und nimm jedes einzelne Gebet, das du finden kannst. And pray with your watch and stop. Time yourself. Und bete mit einer Uhr und stoppe die Zeit. And then you tell me if you can find one long prayer anywhere in the Bible. Und dann sag mir, ob du irgendwo in der Bibel auch nur ein langes Gebet findest. E Daniel ele quatou, ele vai voltar. Fica aqui. Voltou? Eu tô aqui. Você tá travado para mim. Peraí. Ah, você tava travado para mim. E agora você tá travando para mim. Peraí. Ah, dá. Voltou, eu acho. Fala. Tá bom. Aqui, voltou. So, voltou. You time the prayers. Du stoppst die Zeit bei den Gebeten. And you will find out. Und du wirst feststellen. To your shock. Zu deinem Schock. That all the prayers, they are short. Most of them are only seconds. Dass all diese Gebete sehr kurz sind, manchmal nur Sekunden. Look in Acts, I think it's chapter 4. Schau es nach in Apostelgeschichte. Ich glaube, es ist Kapitel 4. When the disciples were beaten. Als die Jünger geschlagen wurden. And they rejoiced because they were worthy to suffer for Jesus. Und sie jubelten, weil sie würdig waren, für Jesus zu leiden. Super short prayer. Super kurze Gebete. What happened? Was passierte? The whole place shook. Der ganze Ort bebte. And then we all filled with the Holy Spirit. Und sie wurden alle erfüllt mit dem Heiligen Geist. How come that we Christians have been convinced? Wie kommt es, dass wir Christen überzeugt wurden? That how longer our prayers are, with more words, the more powerful they are. Dass unsere Gebete vollmächtiger werden, je länger sie sind. Mais poderosas essas orações são. Religion has taught us that. Religion hat uns das beigebracht. Jesus. Jesus hat uns das Gegenteil gelehrt. He said, "Don't you think that because of many words, that's why you get answers?" Er sagte, denkt nicht, dass ihr durch viele Worte Antworten bekommt. Listen, please. Bitte hör zu. There's another golden key for you. Hier ist noch ein goldener Schlüssel für dich. Prayer is surrender. Gebet ist Hingabe. Prayer is not trying to convince God. Prayer is surrender. Gebet ist nicht der Versuch, Gott zu überzeugen. Gebet ist Hingabe. I have, for me personally, I have found this beautiful, beautiful key that changed the prayer life. Ich habe für mich persönlich diesen wunderschönen Schlüssel gefunden, der mein ganzes Gebetsleben veränderte. Prayer for me is LLO, which means listen, learn and obey. Gebet für mich ist HLG. Hören, lernen, listen, learn, obey. Que na verdade essa fórmula em português é ouça, aprenda e obedeça. HLG. Hören, lernen und gehorchen. Learn, lernen, obey, gehorchen. You see, Paul had to learn that. Also, siehst du, Paul musste das auch lernen. He said in 2 Corinthians 12, er sagte in 2. Korinther 12, that he prayed like so many Christians today pray. Dass er genauso gebetet hat, wie so viele Christen heute beten. He prayed how many Christians today pray. Que eles oram, ele orou o que muitos cristãos hoje oram. Three times I cried to the Lord to stop the messing, the thorn in the flesh. Dreimal habe ich zum Herrn geschrien, dass er den Stachel im Fleisch beenden würde. Three times he tried to convince God to fix his problem. Dreimal hatte er versucht, Gott zu überzeugen, sein Problem zu lösen. That's what we have done for so many years. Das haben wir seit so vielen Jahren getan. Let's convince God to fix a problem. Lasst uns Gott versuchen zu überzeugen, unsere Probleme zu lösen. More intensity. Mehr Intensität. I want to hear your voice. Ich möchte eure Stimme hören. Add some fasting. Und füge noch etwas Fasten hinzu. Listen, I love to fast. Hör zu, ich liebe es zu fasten. So much that my wife says I'm addicted to fasting. So sehr, dass meine Frau sagt, ich sei süchtig nach Fasten. I love to fast without any food whatsoever. Daniel knows this. Ich liebe es, ohne jegliches Essen zu fasten. Daniel weiß das. I'm a great believer in fasting. Ich habe sehr viel Glauben an das Fasten. But not in the religious fasting that is done. Aber nicht an das religiöse Fasten, wie es normalerweise getan wird. Oh Lord, help us. So here was Paul. Senhor. Oh Herr, hilf uns. Hier ist Paulus. Three times he tried to convince God to fix his problem. Dreimal hat er versucht, Gott zu überzeugen, sein Problem zu lösen. Finally, God convinced him that his prayers were wrong. Und schließlich überzeugte Gott ihn, dass seine Gebete falsch waren. And what did God say? Und was sagte Gott? I love it in Portuguese. It's so beautiful. Ich liebe das auf Portugiesisch. Es ist so schön. A minha graça basta. Meine Gnade. My grace is enough. Meine Gnade ist genug. Listen. Hör zu. Stop trying to convince God through your prayers. His grace is enough. Hör auf zu versuchen, Gott durch deine Gebete zu überzeugen. Seine Gnade ist genug. Do you understand that if you take the new covenant out of your prayer life, it's a religious Verstehst du, wenn du den neuen Bund aus deinem Gebetsleben herausnimmst, dann ist das religiöser Mist. I'm so frustrated because I want to help you. Ich bin so frustriert, denn ich möchte dir helfen. I want your prayer life to be fun. Ich möchte, dass dein Gebetsleben Spaß macht. I want you to go to bed at night saying, Jesus, I can't wait for you to wake me up to pray. Ich möchte, dass ihr nachts ins Bett geht und sagt, Jesus, ich kann es kaum erwarten, dass du mich aufwächst, damit ich beten kann. Our life is almost over. Unser Life ist fast zu Ende. Is almost our life. A nossa life já está quase acabando. Tomorrow at 7 o'clock we continue. Morgen 7 Uhr machen wir weiter. We will answer many questions, don't worry. Wir werden viele Fragen beantworten, keine Sorge. Prayer, first of all, is surrender. Gebet ist als allererstes Hingabe. It's not bringing God into your problem to fix it. Es geht nicht darum, Gott in dein Problem hereinzuholen, um es zu lösen. Is you entering into his story and cooperate with him. Sondern es geht darum, dass du in seine Geschichte eintrittst und mit ihm kooperierst. Listen, God invites us through prayer to write his story. Hör zu, Gott lädt uns ein, durch Gebet seine Geschichte zu schreiben. Did you hear that? Hast du das gehört? Prayer is an invitation to write God's story. Gebet ist eine Einladung, Gottes Geschichte zu schreiben. It's not a convincing God to write yours. Es ist nicht das Überzeugen von Gott, deine eigene Geschichte zu schreiben. Nein, nein, nein, nein, nein. To pray is surrender. Gebet ist Hingabe. Once you understand this, prayer becomes amazing fun. Wenn du das einmal verstanden hast, wird Gebet unglaublich viel Spaß machen. You know why? Weißt du warum? Because now all the creative powers of heaven. Weil nun alle kreativen Kräfte des Himmels